Im Augenblick, da er die Tür gegen den dunklen Gang öffnete, hallte durch die breit aufgetanen Fenster die Stunde vom Kirchturm. 4 erst wuchtige und dann weich über den See zerzitternde Glockenschläge, 4 Uhr morgens. Der lange Korridor lag vollkommen dunkel. Aber aus deutlicher Erinnerung des Tages wusste der alte Mann ihn geradeausgehend und tiefräumig. So schritt er, ohne der Beleuchtung zu bedürfen, stark atmend von einem Ende zum anderen und nochmals zufrieden gewahrend, dass allmählich jene Klammer um die Brust sich löste. Schon bereitete er sich vor, durch die wohltuende Übung des Schmerzes fast vollkommen entledigt, wieder in sein Zimmer zurückzukehren, als ein Geräusch ihn erschreckt innehalten ließ. Geräusch, ein Wispern von irgend nahher in der Dunkelheit, dünn und doch unverkennbar. Etwas knackte im Gebälk, etwas flüsterte, rührte sich, und schon schnitt für eine Sekunde aus spaltbreit geöffneter Tür ein schmaler Kegel Licht das formlose Finstere durch. Was war das? Unwillkürlich drückte sich der alte Mann in eine Ecke, keineswegs aus Neugier, sondern einzig dem leicht verständlichen Gefühl der Beschämung nachgebend, bei so absonderlich nachtwandlerischem Gebaren ertappt zu werden. Aber wider seinen Willen fast, hatte er in dieser einen Sekunde, da das Licht den Gang überblitzte, wahrzunehmen vermeint, dass aus jenem Zimmer eine weißgekleidete weibliche Gestalt herausglitt und gegen das andere Ende des Korridors zu verschwand. Und wirklich, dort an einer der letzten Türen des Ganges knackte jetzt eine leise Klinke. Dann war alles wieder dunkel und atemstill. Der alte Mann begann plötzlich zu taumeln wie von einem Stoß gegen das Herz. Dort am äußersten Ende des Ganges, dort, wo jene Klinke verräterisch sich geregt, dort waren doch nur seine eigenen Zimmer, das dreiräumige Apartment, das er für seine Familie gemietet. Seine Frau, sie hatte er vor wenigen Minuten noch schlafatmend verlassen, so konnte … Nein. Eine Täuschung war unmöglich. Diese weibliche Gestalt, die abenteuernd aus fremdem Zimmer zurückkehrte, niemand anders gewesen sein als Erna, seine Tochter, die kaum 19-Jährige. Der alte Mann schauerte am ganzen Leib, so durchfrostete ihn das Entsetzen. Seine Tochter Erna? Das Kind? Das helle, übermütige Kind? Nein. Das konnte nicht möglich sein. Er musste sich getäuscht haben. Was sollte sie denn da tun im fremden Zimmer, wenn nicht? Wie ein böses Tier stieß er den eigenen Gedanken von sich weg, aber herrisch krallte sich das spukhafte Bild der fliehenden Gestalt in die Schläfen, nicht loszureißen mehr, nicht mehr abzutun. Er musste Gewissheit haben. Keuchend tastete er die Wand des Korridors entlang, bis zu ihrer Tür, nachbarlich der seinen. Aber entsetzlich. Gerade hier, gerade bei dieser einen Tür im Gange, dieser einzigen Tür, zitterte ein dünner Faden Licht durch die Fuge, und aus dem Schlüsselloch stach ein verräterisch weißer Punkt. Um 4 morgens hatte sie noch Licht in ihrem Zimmer. Und neues Zeugnis. Eben knackte innen der elektrische Kontakt, der weiße Faden Licht fiel spurlos ins Schwarze. Nein. Nein, hier half kein sich selbst belügen. Erna, seine Tochter, sie war es, die da nächtlich aus fremdem Bett in das ihre schlich. Der alte Mann zitterte vor Grauen und Kälte. Gleichzeitig brach ihm Schweiß aus dem Leibe und überschwemmte die Poren. Die Tür einschlagen, mit den Fäusten sie zerprügeln, die Schamlose, war sein erstes Gefühl. Aber die Füße schwankten unter dem breiten Leib. Kaum noch fand er Kraft, sich in sein Zimmer und zum Bett zu schleppen. Dort fiel er mit dumpfen Sinnen in die Kissen wie ein gefälltes Tier.